ein Grundsatz, an dem unverrückbar festgehalten wird. Zuerst und vor allem in der Stillung des Hungers und der Ernährung kommt das deutsche Volk.